1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Und schon wieder ist es 1 Uhr nachts und wir sind da und ihr seid auch da. Das freut mich sehr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wie immer freitags freie und offene Runde. Also wer gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Ich bin gespannt auf eure Anrufe und begrüße meine erste Anruferin. Das ist die Bettina und Bettina ist 48 Jahre alt. Guten Morgen, Bettina. Guten Morgen, Domian. Hallo, Bettina. Um was geht's bei dir? Ja, also bei uns hat sich am Dienstag also was ganz, ganz Furchtbares ereignet. Und ich konnte bisher mit keinem darüber sprechen, weder mit Kollegen noch mit Freunden. Also es ist ganz furchtbar. Also es standen bei uns um 9:30 am Dienstag Polizisten, also 4 Polizisten und 2 andere Leute vor der Tür. Und Wer ist uns? Ist es eine Familie? Also meine Tochter, ich bin alleinerziehend, meine Tochter und mein Sohn. Ja. Wie alt sind die Kinder? Meine Tochter ist 16 und mein Sohn 7. Ja. Und teilten uns mit, also fragten, ob wir den kennen und teilten uns mit, dass der Vater meiner Tochter, es ist aber nicht der Vater meines Sohnes, er ausgerastet ist und seinen Vater erstochen hätte und auch eben seinen Mordversuch an seiner Mutter gemacht hätte. Ach du. Und ja. Also Oma und Opa. Ja, Oma und Opa praktisch. Also nicht seine Eltern. Ja, praktisch ja. Seine Eltern. Ja, aber Oma und Opa deines Kindes. Genau, richtig. Ja. Mhm. Und anschließend hat er versucht, noch sich selbst umzubringen, also die Pulsadern aufzuschneiden und hat aber nicht geklappt. Dann ist er ins Krankenhaus und hat sich dargestellt. Und am nächsten Tag war das dann auch schon in der Zeitung, im Hamburger Abendblatt. Und, und also wir sind irgendwie im Nebel. Das war Schock, also meine Tochter ist auch gleich zusammengebrochen, dann waren noch 2 vom DRK, vom Deutschen Roten Kreuz und haben uns dann noch betreut. Mhm. Am Donnerstag waren wir halt noch in der Traumaambulanz, ja. Also geht um meine Tochter. Jetzt muss ich mal fragen, das habe ich gerade, war ein bisschen Kuddelmuddel. Das, ja. Das ist der Vater deines Sohnes, der das gemacht hat, oder der Tochter? Nee, der Vater meiner Tochter. Der Vater der Tochter. Mhm. Wie ist das Verhältnis deiner Tochter zu ihrem Vater? Sehr gut. Also sehr gut sogar. Ja, sie hängt sehr an ihm. Also ich habe mich distanziert von ihm und ich habe aber ihm zuliebe halt das immer aufrechterhalten. Hm. Und die haben also regelmäßig Kontakt gehabt die ganzen Jahre. Ja, hatten sie. Ja. Nur es war so, er hatte auch Probleme, also ich denke mal psychische Probleme. Er war halt im letzten halben Jahr obdachlos, arbeitslos. Hm. Und hat dann, ich habe das auch alles nicht mehr verstanden, angeblich kein Geld mehr gekriegt, kein Hartz IV mehr, es wurde alles eingestellt. Mhm. Und es ging ihm immer schlechter und ich konnte ihm aber auch nicht helfen. Ich wollte ihm auch nicht mehr helfen, wir waren ja auch getrennt. Ja. Weißt du, du hast das wahrscheinlich dann auch durch die Medien mitbekommen, wie die Tat genau abgelaufen ist? Ja, also es war wohl schlimm, es war nicht im Affekt, was ich erst dachte. Es war, also er hätte angeblich im Schlaf morgens seinen Vater auf ihn eingestochen. Im Schlaf? Im Schlaf. Und das ist ja im Wachen, also er war im klaren Zustand, nicht alkoholisiert? Nee, nicht alkoholisiert. Also die, Und der Vater hat geschlafen und ich vermute mal, daneben lag die Mutter auch. Genau, und sie ist dann irgendwie aufgewacht, sie konnte sich hochschleppen oder die Treppe, ich weiß gar nicht, sie hat das wohl sofort gemerkt, hat dann die Polizei verständigt und dann war aber der Vater schon tot und ja, sie wurde dann ins Krankenhaus gebracht, sie ist jetzt über dem Berg. Und als sie die Polizei, also sie hatte die Möglichkeit, die Polizei zu verständigen, die alte Frau. Und der Mörder, also der Sohn, ist dann, wo war der in dem Moment, als die alte Frau die Polizei angerufen hat? Weiß ich auch nicht genau. Also wir kriegen am Montag, kommen die zu uns und vernehmen die uns und teilen uns nochmal diese ganzen Einzelheiten mit. Mhm. Ich habe auch noch mehr mit dem Bruder, also mit dem Bruder von dem Ex gesprochen. Mhm. Also er sagte, die hätte das irgendwie sich die Treppe hochgeschleppt und weiß ich nicht, ob oben noch ein Telefon war oder. Und er ist nicht hinterher und hat. Komischerweise nicht. Ja, nee. Ja. Aber sie war verletzt auch schon. Sie war aber sehr verletzt, sehr verletzt wohl. Aber sie ist über den Berg und wird das Ganze überleben. Genau, ja. Ja. Mhm. Körperlich überleben. Weil körperlich. Seelisch ist das ja. Das ist nicht, ja, eigentlich nicht zu überleben. Eigentlich nicht. Eigentlich und, nicht. Und der ältere Mann, also sein Vater, war dann sofort tot nach dieser Messerattacke. Ja. Mhm. Unfassbar. Unfassbar. Es ist unfassbar. Und ich. Für dich ja auch unfassbar. Das war ja mal ein Mann, mit dem du zusammen warst. Wie lange warst du mit dem zusammen? Also, naja, nicht lange. Eigentlich, wir waren nur 4 Jahre zusammen. Naja, nur immerhin 4 Jahre. Immerhin. Das war aber mal ein Mann, den du geliebt hast. Ne? Ja, genau. Der ist ein Mörder jetzt. Ja, die Liebe hat ja abgeebbt, aber trotzdem. Also wir haben uns getrennt, wo meine Tochter 4 war. Also wir waren eigentlich im 4. Leben, also haben wir uns getrennt. Ja, weil ja gut, da liegt viel Zeit dazwischen, aber dennoch, ne? Es war ja mal ein dir vertrauter Mensch, so kann man das ja sagen. Genau, und ein ganz lieber, also das ist das Schlimme, das ist das Unfassbare. Er war, sagte auch sein Bruder, wir können es nicht fassen, weil er war sanfter, er war gegen Gewalt, er war... Wie war denn das? Also ich weiß nicht, er war, das kann man gar nicht fassen. Wie war denn sein Verhältnis zu seinen Eltern? Und ganz schlecht. Ach so, warum? Das konnte ich auch immer nicht nachvollziehen. Ich fand immer, er hat es sehr übertrieben. Also er hätte wohl vielleicht gerne gehabt, dass sie so sind, wie er das wollte. Also die waren halt gut bürgerlich und er war eben mehr links und er hat das nie akzeptiert, wie sie lebten. Gut, und er wurde allerdings von denen auch ein bisschen unter Druck gesetzt, von seinem Vater wohl, dass er eben arbeiten soll, dass er sich was... Und er hat eben nicht so funktioniert und er wollte aber auch wieder Geld haben. Also stand es auch in den Zeitungen, dass er wohl Geld haben wollte. Und das wollten seine Eltern ihm diesmal nicht geben. Mhm. Ich habe es auch nicht verstanden. Er war ja obdachlos ein halbes Jahr in Köln. Mhm. Und dann ist er wieder zu seinen Eltern gezogen. Und ich habe noch gesagt zu ihm, der war noch hier. Jetzt hältst du das für eine gute Idee? Weil die sind schon im Zwist auseinandergegangen. Mhm. Und dann meinte er, es kommt der Winter. Und die haben ihn aber auch wieder aufgenommen. Und aber du kannst auch nicht so nachvollziehen, warum er so abgestürzt ist sozial. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich meine psychische Probleme, aber... Ja. Was hat er denn beruflich früher gemacht? Bitte? Was hat er denn beruflich früher gemacht? Also er hat Koch gelernt, dann war er Fahrradkurier und dann hat er eine Knieverletzung gehabt. Und da habe ich aber auch schon immer gemerkt, er hat immer gegen die Autos getreten, wenn irgendwie ein Auto falsch geparkt hat. Ja, da muss ja in diesem Mann eine ungeheure Aggression gewesen sein, die sich vielleicht da im Kleinen schon geäußert hat und dann jetzt im... Genau. Da, und wir hätten das vielleicht sehen müssen noch. Ich mache mir auch Vorwürfe, dass ich vielleicht nicht in die Wege geleitet habe, aber... Ja gut, du warst ja nun... du warst ja nun relativ weit weg. Ja, ich wollte auch nichts mehr. Du hast mit diesem Mann nicht mehr viel zu tun gehabt. Nee, überhaupt nicht. Und ich finde es... Ja, er hat sich dann halt an meine Tochter gehängt. Also die haben halt viel Kontakt so gehabt. Und wie war denn... Oder nicht wie war... Wie ist denn das Verhältnis zwischen deiner Tochter und ihren Großeltern gewesen? Damit muss man das ja gesehen haben. Das war auch immer gut. Also... Gut, der Opa, mit dem kam sie auch nicht so, aber es ging. Und die Oma war eine ganz liebe Frau. Also wir hatten immer ein super Verhältnis zusammen. Die hat auch meinen anderen Sohn, also haben sie akzeptiert, der hat die auch oft besucht. Ja. Also mein Sohn habe ich das nicht erzählt, der hat das irgendwie nicht so mitbekommen. Der weiß nur, dass der Opa halt tot ist. Mhm. Also ist ja nicht sein echter Opa, aber mit dem Messer, das erzähle ich dem nicht. Das geht nicht. Vielleicht musst du ihn vielleicht auch irgendwie vorbereiten oder mit Hilfe eines Psychologen schon vorbereiten, nicht, dass er das irgendwie anders erfährt und dann ist es noch dramatischer für ihn. So. Aber wirklich, was für ein furchtbares Unglück für die Frau, für die alte Frau. Das ist, und natürlich auch für deine Tochter. Ganz schön. Ihr steht vom Realschulabschluss, also sie muss sich konzentrieren jetzt und jetzt sowas und wir wissen auch gar nicht zum normalen Leben. Also nächste Woche hat mein Sohn Geburtstag, der wird 8. Wir machen das natürlich alles. Ja, Weihnachten steht vor der Tür. Weihnachten steht vor der Tür. Das wird immer irgendwie, ich habe auch ein bisschen Angst um meine Tochter. Also das war auch noch dazu gekommen. Die ist dann heute in der Dusche eingeschlafen, hatte den Wasserhahn nicht richtig zugemacht. Dann lief das Wasser noch über zum Nachbarn runter. Aber gut, das ist nicht so schlimm gewesen. Mhm. Die ist fertig. Ja, die ist jetzt ist sie bei ihrem Freund. Also du hast gerade gesagt, ihr wart in so einer Traumaambulanz in Hamburg? Ja, in der Psychiatrie, also im OKE. Mhm. Aber nur einmal? Ja, nur einmal. Aber sie sagte, das betraf eher meine Tochter. Wenn sie wünscht, die kann weiter dahin kommen. Ja, die hatte auch Hilfe. Würde ich auch dringend empfehlen. Mhm. Sie ist 16 Jahre alt. Sie hat ein ganz anderes Bild von ihrem Vater gehabt. Ja, du sagst, sie idealisiert ihn auch sehr. Ja, also sie lässt gar nicht. So, und jetzt erfährt sie, dass der eigene Vater hat die Oma erstochen, Opa erstochen und die Oma fast auch. Mhm. Eine große Erschütterung des Weltbildes kann man sich ja gar nicht als Jugendlicher vorstellen. Nee. Mhm. Also die Psychologin meint zwar, sie wäre sehr stark irgendwo, aber weiß nicht, vielleicht nur äußerlich, man weiß auch nicht. da jetzt in ihr vorgeht. Ja, du hast gerade am Anfang gesagt, dass du noch gar nicht so viel darüber gesprochen hast. Nee, ich habe also... Wie kommt das? Hast du in deinem Umfeld niemanden? Nee, nicht wirklich. Also ich, also mit den Kollegen, das geht nicht. Und meine Verwandten, also meine Mutter ist selbst gerade in der Reha, die hat Krebs. Der habe ich das noch gar nicht erzählt. Na, die will man sie auch nicht belasten mit. Belasten. Mhm, ja, ja, klar. Mhm. Dann haben wir noch eine Familienfeier, also am 12., ich weiß gar nicht, da will ich das auch nicht erzählen. Da müssen wir ja einfach so tun, als ob nichts gewesen wäre, oder? Aber du sagtest gerade, das war in Hamburg in der Presse. Sickert das da nicht irgendwie durch, dass das nee, dein Ex... Nee, die in Süddeutschland. Also ich bin selber nicht Hamburger. Ach so, ich wohne zwar hier, aber meine Verwandten, die sind nicht hier. Ah, verstehe. Also ich würde dir das auch raten, zumindest für eine Weile vielleicht doch nochmal die eine oder andere Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ja. Aber vor allen Dingen für deine Tochter. Ja. Da weiß man nicht, was sich da irgendwie entwickeln könnte. Ja. Genau, ja. Dramatisch. Ja. Ich würde dir gerne ein Gespräch mit meiner Psychologin noch anbieten, die dir vielleicht noch ein paar konkrete Tipps geben kann, was deine Person betrifft und natürlich auch, wie du mit deiner Tochter umgehen solltest. Ja. Tut mir sehr leid für euch. Tut mir wirklich sehr, sehr leid. Ja. Und ist eine Katastrophe. Und wieder mal ein Beispiel dafür, dass man wie kolossal man sich in einem Menschen täuschen kann unter Umständen. Oder man das nicht sehen kann, was sich in jemandem zusammenbraut. Oder nicht sehen will oder ich weiß nicht. Ja. Aber was heißt nicht sehen will, wenn du sagst, das war an sich ein netter Mann und er war ja nett. Liebe Bettina, wir melden uns bei dir. Du legst bitte auf und Magdalena ruft dich gleich an. Okay, danke schön. Dir und deiner Familie alles Gute von Herzen. Vielen Dank, Domian. Auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer für euch, unter der ihr uns hier kostenfrei erreicht, natürlich für euch kostenfrei. Oder ihr mailt uns domian@wdr.de und schreibt bitte in die Mail eure Telefonnummer mit rein und fasst euch relativ kurz, wenn es geht. Dann können die Kollegen im Hintergrund schneller reagieren, als wenn man eine sehr lange, kleingeschriebene Mail lesen muss. 0800 220 5050, nochmal die Telefonnummer. So, mit wem machen wir weiter? Mit Michael. Und Michael ist 23. Guten Morgen, Michael. Hallo, Domian. Hallo, Michael. Um was geht's bei dir? Also ich hatte mit meinem besten Freund Streit. Ja. Und ich habe dann in dieser Zeit mit seiner Freundin Geschlechtsverkehr gehabt. Und ja, jetzt ist sie schwanger. Ach, du lieber Gott. Ja. Ich meine, schon schlimm genug, dass du dich überhaupt darauf eingelassen hast. Und jetzt ist sie auch noch schwanger. Ja. Himmel! Gibt es denn keine Gummis? Ja, das war eben ein Unfall, ne, wie man so schon sagt. Michael, Mensch. Also ich kann es manchmal nicht mehr hören mit diesem Unfall und Ausnahme. Mann, Mann, Mann. Weil ich habe auch gedacht, dass sie die Pille nimmt. Ja, weil, aber das müssen wir Männer nur wirklich tausendmal nur gelernt haben, dass man sich nicht nur auf die Frauen verlassen sollte. Na gut, das war auch nicht geplant, weil wir hatten, wie gesagt, diesen Streit. Da ging so um ungefähr 2 Wochen lang. Ist es dein allerbester Freund? Ja. Wirklich? So die Nummer 1 von deinen Freunden? Ja, schon. Umso krasser? Ja. Wie lange Freunde? Oh, schon 15 Jahre oder so. Ewig also? Ja, also seit unserer Kindheit. Weswegen habt ihr gestritten? Ja, das waren eigentlich Kleinigkeiten. Dann ist es so geworden, dass er Lügen über mich erzählt hat in der Nachbarschaft und bei gemeinsamen Bekannten. Schlimme Lügen? Oder ja, schon. Warum? Warum macht er das? Oder hat er das gemacht? Ja, weil ich ihn auch enttäuscht habe. Warum hast du ihn enttäuscht? Ja, wir waren ein paar Mal verabredet, ich bin dann nicht gekommen. Okay, ist kein schöner Zug, aber da macht man ja eigentlich jemanden nicht gleich schlecht. Was hat er denn für eine Lüge über dich erzählt? Also er hat in der Nachbarschaft drum erzählt, dass ich Drogen nehme, dass ich klaue, weil ich Pole bin, deswegen klaue ich dann. Mhm. Und nimmst du Drogen manchmal? Nee. Also nur Joints, aber sehr, sehr selten. Ja. Sehr selten. So, dann hat sich das so hochgeschaukelt zwischen euch Jungs. Ja, dann hat sich das hochgeschaukelt, weil er eben auch so ist, dass er nicht nachgibt, ich auch. Mhm. Und ist er Deutscher oder auch Pole? Nein, nee, der ist Italiener. Italiener, achso, genau. Ganz international alles. Ja. Ja. Und dann habe ich das mit den Lügen erfahren und ich wusste auch schon, dass seine Freundin so ein bisschen auf mich steht. Wie lange sind die beiden denn schon zusammen? Die sind jetzt ungefähr ein Jahr zusammen. Und du wusstest, dass die Kleine auf dich steht? Ja, so ein bisschen schon. Mhm. Also hatte ich die Vermutung zumindest. Ja, und dann? Und dann habe ich das eben ausgenutzt. Ich wollte ihm eins auswischen. Also du hast sie dann gezielt angebaggert? Genau. Und sie hat dann auch mitgemacht? Ja, sie hat mitgemacht und... Sofort oder hat sie sich am Anfang geziert? Naja, so, das war so, 2 Tage lang haben wir einfach was unternommen, eben ohne ihn, weil ich ja mit ihm zerstritten war. Mhm. Und dann am 3. Tag ist passiert. Hast du das gezielt als Racheaktion dir so ausgedacht? Ausgedacht, es klingt so, wie wenn ich das geplant hätte, aber... Also, naja, vielleicht nicht so ganz im Detail geplant, aber so vom Gefühl her hast du gedacht, wenn ich ihm eins auswischen kann, dann am besten diesen Weg. Mhm. Bist du denn ein bisschen auch verknallt in diese Freundin oder eigentlich nicht? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also ich verstehe mich gut mit ihr und sie ist auch ganz hübsch, aber verknallt nicht. Da sieht man mal wieder, wie sich alles so hochzüchten kann, wenn man irgendwie einen kleinen Streit hat und keine nachgibt. Mhm. Ich meine, das Verhalten ist natürlich unter aller Sau, was du da gemacht hast. Ja. Da gibt es gar nichts zu reden. Aber das Problem ist... Also als Klügerer hättest du natürlich nicht auf Rache aus sein sollen, sondern du hättest dich zurückziehen sollen. Na gut, aber dann hätte ich auch gesagt, dass ich diesen Streit sozusagen verloren habe. Ja, dann hättest du ihn halt verloren. Was heißt verloren? Dann hättest du sagen, ich kündige die Freundschaft, wenn du über mich solche schlimmen Sachen erzählst, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Und letztendlich hättest du dann gewonnen. Jetzt stehst du genauso blöd da wie er. Mhm. Das Problem ist halt auch, dass er noch nicht weiß davon. Also er weiß schon, dass sie schwanger ist, nur nicht, dass sie von mir ist. Ist sie sich denn da sicher? Sie ist sich da sicher, ja. Weil sie hat in der Zeit nicht mit ihm den Geschlechtsverkehr ausgeübt. Und das heißt, er kann das nicht so genau rekonstruieren? Genau. Er glaubt, es ist sein Kind. Genau. Was sagt sie denn? Ja, jetzt wissen wir eben nicht, wie wir da weitermachen sollen. Was sagt sie denn? Sie weiß es auch noch nicht. Sie will mit ihm zusammenbleiben. Das kann sie sich ja wahrscheinlich jetzt abschminken. Ja, wenn er das erfährt, dann mit Sicherheit. Ja. Deswegen dachte sie auch, dass sie es ihm nicht sagt. Wie? Und dann? Wie soll das dann weitergehen? Ja, dass er dann sozusagen mein Kind großzieht. Nein. Ja. Michael, du hast dich jetzt schon so reingeritten. Mhm. Jetzt bitte nicht noch eine Nummer krasser, das Ganze. Denn dann ziehst du noch einen Menschen mit ein, nämlich diesen neuen Menschen, der da kommt. Mhm. Also meinst du, ich soll... Nein, also diese Variante finde ich völlig inakzeptabel. Mhm. Was sagt sie denn so? Ist sie nicht auch verzweifelt oder hat sie ein schlechtes Gewissen? Sie erscheint mir so konturlos, wie du sie mir jetzt beschilderst. Also sie hat schon ein schlechtes Gewissen, klar. Und wir reden jetzt auch nicht mal so miteinander. Ach so, das kommt auch noch hinzu. Ihr redet auch nicht mehr miteinander. Ja doch, reden schon, aber nur über darum. Das Kind. Ja. Hm. Also befreundet sind wir nicht mehr. Da läuft doch nichts mehr. Nee. Mhm. Also es war nur 2-mal. Mhm. Und eben in der Zeit. Sie will auf jeden Fall das Kind haben? Ja. Wie alt ist sie? 24. 24. Mhm. Mhm. Also Michael, das ist so ein Fall. Da gibt es keine verträgliche Lösung. Mhm. Also es ist wohl... Ich finde, nachdem man sowas angerichtet hat, muss man auch erhobenen Hauptes dazu stehen. Mhm. Mit allen bitteren Konsequenzen, die da mit verbunden sind. Bitter ist es vor allen Dingen auch für das Mädel. Weil die wird wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich ihren Freund verlieren. Ja, davon ist schon auszugehen. Und die wohnen ja auch schon zusammen. Mhm. Weil die hat früher in Norddeutschland gewohnt. Also in Hamburg oder dort irgendwo in der Region. Und um dann keine Fernbeziehung führen zu müssen, ist die auch zu ihm gezogen. Mhm. Also sie hat hier keine Arbeit, keine Familie. Mhm. So, was machst du aber jetzt? Nehmen wir mal an, sie sagt nein, ich sage das meinem Freund nicht. Ich sage meinem Freund, das sei sein Kind. Wie wirst du dich dann verhalten? Na gut, das ist eben das Problem, dass ich dann nicht weiß, wie es weitergehen soll. Also, ich würde schon gerne Klarheit haben. Finde ich auch. Und finde ich auch richtig so. Nur auf der anderen Seite, wir kennen uns schon so lange, wir sind so lange befreundet und haben so viel auch erlebt zusammen. Und das würde auch bedeuten, dass die Freundschaft dann beendet sein wird, mit Sicherheit. Wahrscheinlich. Mhm. Vielleicht aber auch könnte man diese Männerfreundschaft nochmal einrenken? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie der drauf ist. Glaube ich eher nicht, weil er ist sehr eitel, arrogant, eingebildet und... Ja, du sprichst aber nicht gut über deinen langjährigen Freund. Ja, gut. Das hast du ihn immer schon so gesehen? Nee, also der ist in letzter Zeit so geworden. Ja. Deswegen hatten wir auch diesen Streit ziemlich lange. Ja, also Michael... Jetzt vertragen wir uns zwar wieder, aber ich habe trotzdem... Ich finde, hier muss die Wahrheit auf den Tisch. Und ich finde auch, dass du auch die Pflicht dazu hast, diese Wahrheit auf den Tisch zu legen, wenn sie es nicht will. Mhm. Ich finde es schon. Und natürlich ist das Ganze verbunden auch mit großer Verantwortung für dich, für dieses Kind, was da kommt. Ja, klar. Das ist jetzt dein, das hast du jetzt, dein Leben lang hast du jetzt eine Verbindung zu dieser Frau. Ja, das ist eben auch ein Problem, was eben dagegen sprechen würde, dass ich dann mein Leben lang, oder zumindest 18 Jahre lang Unterhalt zahlen müsste. Ja, Junge, du hast gevögelt. Ja. So, und du hast dir keine Gedanken gemacht. Jetzt trage auch die Verantwortung. Mhm. Da entsteht ein neuer Mensch und der hat ein Recht darauf, zu wissen, woher er kommt und was los war. Ja? Mehr kann ich dir nicht sagen, Michael. Mhm. Meine klare Meinung. Ja, aber das hast du natürlich schon recht. Das kann man auch nicht antun, dass er dann keine Klarheit hat und mit deiner Lüge aufwächst. Genau, finde ich. Aha. So, mehr kann ich nicht sagen. Na gut, dann werde ich mal dann muss mit jetzt den durch, beiden sprechen. Alles Gute. Ja, danke. Ich werde versuchen, das Beste draus zu machen. Ja, das hoffe ich, Michael. Wenn das überhaupt möglich ist. Und wenn es überhaupt möglich ist. Okay. Bis dann. Tschüss. Danke, tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist Sonja. Sonja ist 36. Hallo, Sonja. Ja, hallo, Domian. Sonja. Hi. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch, dass ich endlich mal durchgekommen bin. Um was geht's denn bei dir? Um ein relativ ernstes Thema. Es geht um 3 bei mir angeborene schwere Erkrankungen und die Absicht, weil ich jetzt die Meldung gekriegt habe, dass die eine Krankheit halt definitiv nicht mehr zu stoppen ist, zum Tod führen wird. Und dazu muss man sagen, ich habe einmal Epilepsie. Mhm. Die kann leider nicht richtig behandelt werden, weil der Epilepsieherd immer hin und her springt. Mhm. Und welche Erkrankung hast du noch? Sklerodermie, ich glaube, die kennst du. Ich glaube, du hast mal mit einer Dame gesprochen, die Sklerodermie hatte. Ist das diese Erkrankung, wo sich das Gewebe verhärtet im Körper? Ja, und bei mir sind es die Organe. Das ist eine ganz furchtbare Erkrankung, wo beispielsweise auch die Leber sich ganz hart, steinhart verhärten kann. Genau. Und somit bei mir ist es vor allen Dingen Magen-Darm-Trakt und die Lunge. Und die Lunge sklerosiert immer mehr, sodass ich immer mehr Luftnot habe. Ich kann kaum atmen. Merke ich gerade auch. Kann das sein, dass du ein bisschen beim Atmen Schwierigkeiten... Ja. Was ist die dritte Erkrankung? Ja, das ist Fibromyalgie. Das ist eine weichteilrheumatische Erkrankung. Ja. Und die, wie übrigens auch die Sklerodermie, ist verbunden mit unheimlichen Schmerzen. Also die Weiterleitung der Schmerzimpulse ist nicht gegeben richtig. Das heißt, wenn mich jemand anpackt, habe ich das Gefühl, als ob man mir da ein Messer reinstechen würde. Mhm. Zudem kommt noch, weil das so lange schon besteht, sich ein Schmerzgedächtnis gebildet hat und auch wenn alle Krankheiten bekämpft werden könnten auf einmal, würde ich hier immer die Schmerzen nehmen. Ich nehme seit über 12 Jahren jetzt Morphium. Hochdosiert? Ja, sehr hochdosiert. Welche Erkrankung, du hast gerade gesagt, eine Erkrankung, hättest du jetzt die Nachricht bekommen, die ist jetzt so fortgeschritten, dass sie zum Tode führen wird? Sklerodermie. Das ist die Verhärtung. Ja. Du leidest dein ganzes Leben an diesen Erkrankungen, angeborene Erkrankungen? Ja, mit 16 ist sie aufgetreten und dann habe ich mit 24 die Diagnose gekriegt. Da haben sie mir noch gesagt, okay, du hast 7 Jahre lang noch zu leben, das ist der Durchschnitt. Mhm. Und seitdem habe ich alle Medikamente, alles durchgemacht, alle Spezialkliniken, Chemotherapie. Die Chemotherapie hat meine Nieren ruiniert, die arbeiten nicht mehr richtig. Kann man sagen, dass du so im klassischen Sinne austherapiert bist, ja, dass man nichts mehr machen kann eigentlich, gar nichts. Genau. Außer Morphium geben und ich nehme noch, hört sich harmlos an, ist aber auch ganz schlimm. Ich muss Blutverdünner nehmen, weil die Gefäße ausklerosiert sind. Das heißt, vor allen Dingen an den Händen und den Beinen, wenn Kälte oder zu stark Hitze drankommt, gehen die Gefäße alle zu. Und das bedeutet dann? Da kommt kein Sauerstoff mehr rein. Und wenn das zu lange anhält, dann platzen erst die Fingerkuppen auf und im schlimmsten Fall sterben die dann auch ab. Das verfärbt sich dann alles. Und Hast du noch alle Finger? Ich habe noch alle Finger. Ich hatte ein paar Mal diese Nekrosen, aber die sind dann mit einer Chemotherapie und mit hochdosiertem Cortison, was ich dann leider nicht mehr nehmen konnte, weil ich durch das Cortison, wie heißt diese Krankheit nochmal, wo die Knochen brüchig werden, die Frauen im Osteoporose, genau. Ja. Genau, die habe ich durch das Cortison gekriegt. Also ich höre daraus, dass du eine wirklich ausgesprochen schwerkranke Frau bist. Ja. Kannst du dich noch bewegen oder liegst du immer im Bett? Ich liege eigentlich nur im Bett. Mhm. Zurzeit ist mein Freund, der ist Arzt, ist zu Hause, fängt erst, glaube ich, in den nächsten 2 oder 3 Monaten wieder an zu arbeiten. Und der ist immer bei mir und das ist ja praktisch, dass dein Arzt, dein Freund Arzt ist, der kann dir dann ja sehr gut helfen. Ja, der hat mir schon zigmal das Leben gerettet. Wenn ich einen epileptischen Anfall habe, dann hört es fest, auch durch die Verkrampfung auf zu arbeiten und ich drohe zu ersticken. Und ohne Herzmassage und Beatmung wäre ich innerhalb kürzester Zeit tot. Danach kann ich mich an nichts erinnern, habe also eine Amnesie. So schwer, wie du es jetzt schilderst, wie viele Jahre ist das so schwer? Ich denke gerade, eigentlich die Epilepsie ist so schwer, seitdem auch die Sklerodermie erkannt wurde. Wie viele Jahre sind das? Die wurden mit 24 erkannt. Also über 10, also man kann sagen, über 10 Jahre bist du extremst schwer erkrankt. Ja. Sonja, was ist konkret der Anlass deines Anrufes bei mir? Ja, also es geht darum, ich habe eigentlich mich entschieden dafür, mein Leben selber zu beenden. Ich habe gesehen, wie die Leute in den Kliniken an den Lungensklerosen langsam erstickt sind, wie man denen nicht helfen konnte. Das war einfach der pure Horror. Und außerdem die Schmerzen, die ich nicht mehr ertragen kann, weil das Morphium nicht mehr anschlägt. Wir probieren da jetzt noch was, dass wir das mit Antidepressiva kombinieren. Das verstärkt das dann noch. Aber das scheint auch nicht anzuschlagen. Also hast du für dich die Entscheidung getroffen, irgendwann in deinem Leben selbst ein Ende zu setzen? Genau, und das Problem ist, also ich würde erstmal gerne wissen, wie du darüber denkst, ob das für dich ethisch vertretbar wäre oder oder auch nicht. Und die andere Seite ist, dass ich, mein Freund und ich lieben uns sehr. Wir sind wie eine Einheit, Yin und Yang, und wir wissen, dass wir unser Leben lang zusammenbleiben wollen. Und er hat schon gesagt, er versteht es aufgrund seines Berufes, er akzeptiert es, die Entscheidung, er wird mir, wenn ich das mache, auch helfen, dass ich nicht dabei leide. Und hat aber auch gleichzeitig gesagt, dass er dann auch nicht mehr weiterleben wird. Oh. Also stehe ich jetzt vor der Entscheidung. Oh, das ist natürlich eine dramatische Aussage. Das heißt, wenn du dir das Leben nimmst, will er sich auch das Leben nehmen. Genau. Wie lange bist du mit ihm zusammen? Seit 3,5 Jahren erst. Wir haben uns in der Epilepsie-Klinik kennengelernt. Hast du für dich, lassen wir erstmal über dich sprechen, hast du für dich so einen Zeitpunkt ins Auge gefasst, wo du sagst, dann geht es definitiv nicht mehr, dann möchte ich es machen? Also eigentlich wäre der Zeitpunkt jetzt schon erreicht, aber wegen dieses Konfliktes, Ja. Es gibt, ich frage jetzt nochmal, es gibt, eigentlich braucht man es nicht zu fragen, aber ich frage es nochmal, es gibt therapeutisch null Chance bei dir. Keine mehr. Null Chance. Du bist eine schwer leidende Frau und alles, was auf dich zukommt, weiter auf dich zukommt, ist mit noch mehr Schmerzen und schrecklichen Begleiterscheinungen verbunden. Die Medikamente machen auch viele Organe kaputt und selbst wenn die Sklerodermie noch gestoppt werden könnte, dann, ich habe da so viel hinter mir, wenn die gestoppt werden könnte, die Schmerzen würden für mein Leben lang bleiben, weil sich ein Schmerzgedächtnis gebildet hat. Genau, hast du gerade ja schon gesagt, ja. Ja, und allein das wäre schon ein Grund für wie, mich. Wie würdest du dir denn, du kannst ja nicht viel machen, du liegst ja starr im Bett. Tabletten. Mit Tabletten, Tabletten und gleichzeitig ein Mittel gegen Übelkeit, damit man das nicht ausbricht. Und Sonja, ja. ich möchte deine erste Frage beantworten. Du hast mich angerufen, um zu fragen, und du wolltest fragen, wie ich da ethisch zu stehe. Ja, genau. Da ist meine Haltung ganz klar. In einem solchen Fall finde ich das ethisch vertretbar. Mhm. Und ich kann das auch verstehen. Ja, mein Leben macht ja keinen Sinn mehr. Ich liege 24 Stunden zu Hause und das Einzige, was ich machen kann, nur mit Hilfe meines Freundes mich auf Toilette bewegen und wieder zurück. Mhm. Man kann sich natürlich nie als gesunder Mensch in eine solche Situation wirklich hineindenken. Versuche ich es aber, mich da hinein zu denken, glaube ich, dass ich genau so entscheiden würde wie du oder genau diesen Gedanken auch hätte. Ja, das Problem ist mein Freund. Ja, da wollte ich jetzt gerade drauf zu sprechen kommen. Ich muss dir sagen, das erschüttert mich etwas, weil ich finde das wunderbar, dass dein Freund dir zur Seite steht und dass er sich um dich kümmert und liebt. Darüber müssen wir gar nicht sprechen. Ich finde aber, dass er durch diese Ankündigung eine ungeheure Verantwortung auf dich abwälzt und es dir sehr, sehr, sehr schwer macht. Eigentlich. Ja, er hätte es mir eigentlich gar nicht sagen müssen. Weil das ist für dich ganz schlimm. Weil eigentlich müsste er so viel. Ja, aber ich hätte es auch so gewusst, dass er das dann machen würde. Und wenn du den Wunsch äußerst, dass du das nicht möchtest und dass du ihm ein schönes Leben noch wünschst? Nein, für ihn ist das Leben nur mit mir schön. Mein Freund ist nicht der Typ, der andauernd andere Frauen hat oder so. Und weißt du, Sonja, was mich wirklich erschüttert, ich glaube, dass für dich die Entscheidung, dein eigenes Leben zu beenden, schon eine ungeheure Aufgabe. Ja, aber ich würde seins mitbeenden. So, und genau. Und das ist jetzt genau das Schwerwiegende, dass du quasi für ihn mitentscheidest. Bestünde die Möglichkeit, dass ich, wenn nicht heute, aber vielleicht nächste Woche mit deinem Freund mal sprechen könnte? Ja, der sitzt hier neben mir. Also, der sitzt neben. Kannst du sprechen. Ja, bitte, dann gib ihn mir doch mal. Einen Moment mal. Olaf, sonst mal will ich wegen Selbstmord und dass du eventuell dann auch nicht mehr. Ja, hallo, Domian. Hallo, mit Olaf. Wem? Olaf heißt du? Ja, genau. Wie alt bist du, Olaf? Ich bin 34, werde jetzt 35. Ich habe jetzt gerade sehr lange mit deiner Freundin gesprochen, das hast du ja mitbekommen. Ich weiß nicht, ob du das ganze Gespräch gehört hast. Nee, nicht alles. Aber du hast ja gehört, was sie geantwortet hat. Ja, genau. Dann will ich dir vielleicht kurz noch auch dir sagen, sie hat mich ja gefragt, ob ich es ethisch vertretbar finde, wenn sie in ihrer Situation sich das Leben nehmen möchte. Ja, genau. Ich habe ihr da geantwortet, dass ich das in dem Fall für ethisch vertretbar finde. Und vielleicht selbst, wenn ich in der Weise betroffen wäre, auch so handeln und denken würde und diesen Wunsch hätte. So, ja. Moment, das ist das eine. Das andere aber ist, und das hat mich gerade sehr erschüttert, was sie mir erzählt hat, dass du gesagt hast, dass du dir auch das Leben dann nehmen willst. Ja, das ist auch in einer Situation gewesen, Also ich hatte das vorhin deinem Kollegen noch erzählt. Also es ist so, dass wir uns eigentlich wir haben uns in der Klinik kennengelernt. Da war ich nicht als Arzt, sondern als Patient selber, als Epileptiker. Und das große Problem ist halt, dass sie aufgrund ihrer Erkrankung, was ich auch verstehe, ich verstehe auch ihre Entscheidung, dass sie sich aufgrund ihrer Schmerzen und allem das Leben nehmen würde, ja, in ihrem Alter. Ja. Ich selbst halte es für eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Ich würde genauso reagieren wie sie, entscheiden wie sie. Hm. Und die Sache ist nur die, dass sie aufgrund vieler anderer Sachen, die bei ihr privat passiert sind, auch häufig sehr depressiv ist. Hm. Und dass sie ja vielleicht auch falsch entscheiden könnte. Oder okay, aufgrund anderer Sachen. Olaf, das ist eine Thematik, über die man natürlich reden muss. Ja. Aber ich war insofern gerade wirklich ganz entsetzt durch ihre Aussage, was du zu ihr gesagt hast. Ich habe zu ihr gesagt, es ist schon schwer genug, wenn man das für sich selber entscheidet. Ja, natürlich. Aber durch die Sachlage jetzt entscheidet sie ja auch noch über dein Leben. Und das darf nicht sein. Das darfst du nicht machen. Das darfst du deiner Frau, die du so liebst, diese schwere Last darfst du ihr nicht aufbürden. Finde ich. Ich finde, da hast du die ethische Verantwortung, so traurig das auch für dich alles ist, wenn sie nicht mehr da sein sollte, darfst du ihr nicht sagen, dass du dir das Leben dann auch nimmst. So machst du es ihr alles noch viel, viel, viel schwerer. Ja, natürlich. Das ist deshalb, es war, ich meine, wir reden eigentlich fast jeden Tag darüber. Und es war auch so, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo wir uns gerade über ihre Selbstmordgedanken unterhalten hatten, auf der einen Seite nicht gerade wusste, was sie alles für Erkrankungen hat. Hm. Weil sie halt. Aber das weißt du ja jetzt. Das weiß ich jetzt auch. Ich habe ja auch angeboten, dass ich ihr, wenn sie sich dafür entscheiden würde, dass ich ihr natürlich dann auch dementsprechend zur Seite stehen würde. Mhm. Und ich habe ihr halt nur gesagt, dass ich sie so sehr liebe und aufgrund meiner eigenen Erkrankung dann dass ich dann halt das ist der Punkt. Ich möchte wirklich an dich appellieren, Olaf. Du bist ein im Gegensatz zu deiner Freundin ein gesunder Mann, auch wenn du auch eine Krankheit hast, aber das ist ja dann nicht so vergleichbar in der Dramatik. Da möchte ich wirklich an deine Verantwortung auch appellieren, dass du ihr diese, ich sag's nochmal, diese Bürde nicht auferlegen darfst. Versetz dich doch mal bitte in sie hinein. Sie entscheidet dann über zwei Leben. Ja, natürlich, natürlich. Das ist, mit dieser Entscheidung wollte ich ihr ja auch eigentlich gar nicht die Verantwortung aufbürden. Du wolltest sie davon abhalten, dass sie sich das Leben nimmt, oder? Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite wollte ich ihr natürlich auch nicht, weil sie ist eine sehr intelligente Frau. Hm. Und sie hat natürlich auch von Anfang an gewusst, dass sie das natürlich auch sofort verstehen würde, wenn ich ihr diese Antwort gebe, dem Thema. Auf der anderen Seite ist es so, dass es bei uns erst seit ein paar Tagen auch so weit ist, da ich selbst auch medikamentenabhängig war. Und dann eine Entgiftung, einen Entzug noch gemacht habe von Schmerzen. Ja, wie weit, was ist in den letzten Tagen erst so weit? Es ist eigentlich erst in den letzten Tagen so weit, dass wir wirklich richtig ernsthaft in klaren, nee, nicht ernsthaft, sondern in diesen klaren Gedanken darüber sprechen und bestimmte Erinnerung, weil ich auch halt Epilepsie habe, bestimmte Erinnerung wiederbekommen haben. Und natürlich auch jetzt in bestimmten Sachen ihr natürlich auch ganz andere Tipps und Antworten geben würde, die allerdings auch eher dafür sprechen, dass wir halt uns in vielen Sachen zusammen entscheiden möchten und ich aber auch in ihren Gedanken entscheiden möchte. Du aber was? Weil ich, nee, das will ich. Ja. Nee, das nicke ich ja nicht. Nein, oder? Das ist natürlich so ein hochanspruchsvolles Thema, dass man das natürlich im Rahmen eines solchen Gespräches in einer solchen Sendung natürlich nicht lösen kann. Ja. Mir liegt nur daran, wirklich jetzt auch zum Abschluss des Gesprächs mit dir, dir das nochmal sehr zum Überdenken mitzugeben. Dass du vielleicht einen viel größeren Liebesdienst deiner Freundin erweist, wenn du ihr beistehst. Das tust du sowieso. Und wenn sie vielleicht das Gefühl hat, dass du auch ohne sie irgendwann nochmal ein schönes Leben wirst führen können. Und dass alles daran gesetzt werden muss, dass du die Last, die auf deiner Freundin ohnehin schon liegt, dass du die verringern musst und nicht erschweren darfst. Ich sage, ich finde, dass du dir das Leben nicht nehmen darfst unter diesen Umständen. Das ist eine ganz klare Aussage. Und wenn du vielleicht auch aufgrund deiner persönlichen Angeschlagenheit Hilfe brauchst, dann suche dir einen kompetenten Gesprächspartner. Ja, das versuche ich schon seit langer Zeit, aber ist halt auch so, dass wirklich Sonja die einzige Gesprächspartnerin ist, mit der ich wirklich offen bin und offen sein kann, Dann haben wir beide jetzt schon mal relativ offen geredet. Ja. Jetzt möchte ich Folgendes machen. Ich möchte dich von Herzen bitten, der Sonja meine liebsten und herzlichsten Wünsche auszurichten. Ja. Ich glaube, ich habe ihr meine Antwort gegeben, die sie von mir haben wollte. Dir habe ich auch klar gesagt, was ich dazu denke. Und ich möchte sehr, sehr gerne, weil ich denke, dass man da schon noch eingehender sprechen muss, dass wir dich jetzt gleich nochmal zurückrufen oder euch nochmal zurückrufen. Bist du und seid ihr damit einverstanden? Ja, das wäre sehr schön. Sehr gerne. Das machen wir natürlich. Dann bitte ich dich aufzulegen und Magdalena, meine Psychologin aus dem Hintergrund, wird dich gleich anrufen. Ich wünsche euch beiden von Herzen alles Gute. Von Herzen alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Dankeschön. Dankeschön. Auf Wiederhören. Danke. 0800 220 50 50, unsere Nummer. Und ich bin verbunden jetzt mit Rosa. Und Rosa ist 58. Guten Morgen, Rosa. Ich bin 56. Oh, entschuldige. Hallo, liebe Rosa, habe ich eine alte Frau aus dir gemacht? Nun ja. 56, Rosa. Um was geht's bei dir? Ja, es geht darum, dass ich mit einem psychisch kranken Mann verheiratet bin, seit 35 Jahren. Welche Erkrankung hat er? Eine Art Schizophrenie hat man mir jetzt erst vor 2-3 Jahren gesagt. Und er hat die Erkrankung seitdem ihr verheiratet seid? Ich habe das Gefühl, ja. Also so wie er sich sehr oft verhält. Also immer schon schwierig, aggressiv und ja, in vielen Sachen unehrlich. Aggressiv heißt, dass er auch gewalttätig ist oder war? Ja, auch das. Dich auch geschlagen hat? Auch das, ja. Oft? Oft, ja. Also, naja, so einmal im Monat kam das schon vor. So. Jetzt die letzte Zeit nicht mehr. Man kann sagen, seit ungefähr einem halben Jahr nicht mehr. Ja. Hat auch getrunken, trinkt aber jetzt ungefähr seit 2 Jahren auch nichts mehr. Wer hat denn diese Diagnose festgestellt und es dir gesagt? Sein Hausarzt. Ah. Nachdem ich mal ganz intensiv nachgefragt habe, hat er mir eben zur Trennung geraten. Das hat er ihm allerdings auch geraten, weil er bei ihm wohl geäußert hat, ich setze ihn unter Druck oder ich ich könnte ihm nichts recht machen. Der Hausarzt hat deinen Partner aber nicht zu einem Psychiater überwiesen. Doch. Und war er da auch? Er war da auch, ja. Und wird entsprechend behandelt und die Diagnose stimmt? Die Diagnose, bipolare Störung nennen sie es. Hm. Stimmt wohl auch, aber er nimmt seine Tabletten nicht regelmäßig. Ah, das heißt, wenn er die Tabletten nimmt, dann ist es in Ordnung? Verhält er sich normal? Kann man das so sagen? Ja, ruhig, war ziemlich ruhig gestellt. Ja. Aber er nimmt sie aus diesem Grund nicht, weil er dann zu müde wäre und kein Auto fahren könnte. Hm. Das ist so ab und zu seine Argumentation. Hm. Und er möchte halt gern seine Freiheit haben. Er war schon immer sehr freiheitsliebend. Er kommt und geht, wann er will. Hm. Er sagt oft nicht, wo er hingeht und wann er wiederkommt. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass er auch immer wieder mal in all den vielen Jahren auch andere Frauen hatte? Nein, das nicht. Das nicht? Das nicht, das nie. Wo geht er denn dann hin, wenn er weggeht? Zu Freunden. Ach so. Zu Freunden, ja. Oder irgendwo Schwätzchen halten, Kaffee trinken gehen. Hm. Einfach belanglose Blabla-Gespräche. Ah, ja. Und der Hausarzt, ist das auch dein Hausarzt? Nein. Aber sein Hausarzt hat in einem Gespräch mit dir geraten, dich zu trennen von ihm? Geraten hat er nicht in dem Sinn, aber er hat gesagt, es wäre wohl besser. Wie kam denn überhaupt der Kontakt zustande? Ist es nicht dein Hausarzt? Bist du denn mal zu diesem Arzt gegangen? Ich war auch vertretungsweise, als mein Urlaub war, zweimal bei ihm und... ich kenne ihn seit 30 Jahren. So, wenn dein Mann sich in all diesen Jahren so verhalten hat, dann gehe ich mal davon aus, dass das nun auch keine schöne Ehezeit war. Nein, war es nicht. So, und jetzt wissen wir den Grund, er weiß auch den Grund und verhält sich immer noch falsch. Das heißt, er nimmt seine Tabletten nicht ein. Wieso bist du dann noch bei diesem Mann? Weil ich finanziell von ihm abhängig bin. Kann man das nicht irgendwie regeln? Ich habe schon so viel überlegt, besprochen mit Bekannten, mit Freundinnen. Es ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Weißt du, ich habe keinen Job seit 4 Jahren. Das heißt, ich habe zweimal im Jahr einen Job, bei dem ich eigentlich zweimal im Jahr für ein paar Wochen, bei dem ich ganz gut verdiene und so konnte ich mir auch immer ein bisschen was zurücklegen. Hm. Konnte auch mal in Urlaub fahren alleine. Hm. Das mache ich jetzt seit 2 Jahren. Aber du warst du in den ja, habt ihr Kinder übrigens zusammen? Ja, haben wir einen. Ja. Du bekämst doch von ihm einen gewissen Geldanteil, wenn du dich von ihm trennen würdest. Ja, da hat er mir gesagt, ich würde gar nichts von ihm bekommen. Er ist nämlich auch eifersüchtig. Ich würde nichts bekommen. Ich habe das schon ein paar Mal angeschnitten. Aber das kann man einklagen. Ja, Er ist noch berufstätig? Nein, er ist seit vielen Jahren im Rentner. Ach so. Mhm. Und er sagt auch, wenn ich gehen würde, er würde mich finden, er würde mich zerstören und er droht auch Haus anzuzünden und all solche Sachen. Ach, so krass geht es schon zu? Ja, dann ist die Frage ja schon geklärt, Rosa, dass du von ihm weg musst. Geld hin, Geld her, da muss irgendeine Lösung gefunden werden. Du kannst ja nicht dein ganzes restliches Leben, du bist erst 56, du kannst ja nicht die nächsten 20, 30 Jahre mit diesem, ich sag mal, diesem Kerl zusammen sein. Zwischendurch hat er auch gute Seiten. Nein, komm, ja, ach, ich will sie gar nicht hören. Weißt du, ich will sie wirklich gar nicht hören. Wenn ich das gerade schon gehört habe, interessieren mich die guten Seiten überhaupt nicht mehr. Was nutzen uns die guten Seiten von ihm? Nichts. Dir geht es hundeelend, dir geht es schlecht. Du bist unglücklich bei dem Kerl. Ja, und jetzt habe ich jemand kennengelernt im Urlaub, aber so ganz gut fühle ich mich dabei auch nicht. Hast du gar ein schlechtes Gewissen ihm gegenüber? Also auch ein bisschen, ein bisschen. Er hat große Macht über dich. Er hat sehr, sehr große Macht über dich, sonst hättest du kein schlechtes Gewissen. Du brauchst überhaupt kein schlechtes Gewissen zu haben, finde ich, sage ich dir jetzt. Ich habe auch Angst vor ihm. Ja, das nehme ich ernst. Aber ich sage erstmal, dass du überhaupt kein schlechtes Gewissen vor ihm haben musst. Ich finde, dass du alles Recht der Welt hast, dein Leben zu leben. Denn du hast 35 Jahre sehr eingeschränkt gelebt. Kann man so sagen, ne? Mit viel Angst. Ja. Und viel Traurigkeit. Das auf jeden Fall. Aber ich habe mir immer gesagt, in guten wie in schlechten Zeiten. Ja, aber irgendwann ist dieser Spruch auch, hat er sich erledigt, wenn es nur noch schlechte Zeiten sind. Nichts gegen diesen Spruch, wenn die Grundlage stimmt, aber hier stimmt die Grundlage nicht. Ihr habt ein Kind, sagst du, einen Sohn. Ja. Wie alt ist der? 34. Was sagt der denn dazu? Er will sich nicht reinhängen. Er hängt an beiden. Er kriegt aber er kennt die Situation ja. Er hat das ja wahrscheinlich 100 Mal alles miterlebt. Nicht so direkt. Ist ja gut, er schon sehr lange aus dem Haus. Ja gut, aber als er Jugendlicher war und bei euch war. Ja, da schon. Aber er sagt auch, ich hätte dann auch manchmal mehr still sein sollen und nicht immer Widerworte zurück und. Wenn der Typ dich schlägt, sagt dein Sohn, Nee, geschlagen hat er mich vor ihm nicht. Na gut, aber dein Sohn weiß, dass er dich geschlagen hat. Ja, das verurteilt er natürlich schon. Ich bin etwas irritiert und auch, muss ich auch sagen, etwas entsetzt über deinen Sohn. Ich würde, wenn du meine Mutter wärst, dich da sofort rausholen, innerhalb von 24 Stunden. Er sagt, wenn er so ist, sei still und geh ihm aus dem Weg. Na toll, das habe ich dann in die ersten Jahre nicht gemacht. Ich war dann auch wütend und habe auch zurückgekontert oder geschimpft, nicht mit guten Worten immer. Ja, ist ja auch verständlich. Und der Sohn sagt, du sollst den Mund halten und dich fügen. Nein, ich soll ihm aus dem Weg gehen, sagt er. Er sagt nur, ich soll ihm aus dem Weg nicht fügen, ihm aus dem Weg gehen. Hm. Finde ich eine sehr merkwürdige und falsche Problemlösung, muss ich ja ehrlich sagen. Sollst du ihm bis zu deinem Tode aus dem Weg gehen und in der Gemeinschaft leben mit ihm und dir das alles antun, was da abgeht? Nein. Ja, er hat natürlich auch Angst, dass er ihn dann, dass er sich dann mehr zu ihm hinzieht oder er sich dann um ihn kümmern muss, nehme ich mal an. Naja, irgendwas in der Richtung. Dass er ihn dann auf der Tasche hängt oder wie auch immer, weil er auch das finanziell, er kann das Geld auch nicht halten. Ich musste die ganzen Jahre auch das Geld zusammenhalten, damit wir, nicht in Schulden und so weiter. Lass mich nochmal fragen zu deinem, du hast jetzt da jemanden kennengelernt. Ist das, kann man sagen, eine Affäre? Ja. Bist du verliebt in diesen Mann? Da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Mal denke ich ja, mal denke ich, ich weiß es nicht. Er ist 12 Jahre älter. Hm. Er ist getrennt lebend. Was heißt getrennt lebend? Seit 6 Jahren. Seine Frau hat ihn verlassen. Hm. Lebt mit einem anderen Mann zusammen. Hm. Rosa. Ich sage dir ganz klar, die große Hauptlinie muss sein, dass du von deinem Mann wegkommst. Und ich finde, so schnell wie möglich. Aber er würde jeden anderen mit zerstören, wenn er mich finden würde. Ich möchte auch das Umfeld, in dem ich dann bin, er wird es rauskriegen. Ich habe Angst, er kriegt raus, wo ich dann bin. Ja, pass auf. Was meinst du, wie viele Frauen diese Angst hatten und die haben es geschafft? Da gibt es genügend Möglichkeiten, dass man sich da gut berät und dass man auch mit Hilfe so etwas tut. All dieses, was du jetzt aufführst, sind ernstzunehmende Dinge. Das will ich gar nicht runterreden. Aber das sind keine Gründe, bei diesem Mann zu bleiben. Okay. Wir machen jetzt Folgendes. Ja. Wir rufen dich jetzt gleich nochmal an. Dann werden wir dich beraten, wo du ein bisschen Energie und Informationen und auch Rückhalt kriegen kannst. Das musst du machen mit Begleitung, diese ganze Aktion. Das schaffst du nicht alleine. Aber das Interessante ist, seit ein paar Wochen, seit 4, 6 Wochen, hat er sich irgendwie gebessert. Er ist wie, wenn er irgendwas spüren würde, dass da was ist wie... Naja. Er ist nicht mehr so aggressiv, er ist relativ ruhig. Ja. Ich kenne diesen Mann seit Monaten und ich habe das Gefühl, er ahnt das. Aber wenn er was ahnen würde, würde er anders reagieren, schlimmer reagieren. Hör mal auf, ihn zu interpretieren und dich mit ihm so sehr zu beschäftigen. Beschäftige dich jetzt mit dir, mit deinem Leben und deiner Zukunft. Ja. Jetzt rufen wir dich an, du legst bitte auf und wir melden uns nochmal. Okay. So machen wir es, Rosa. Und da gibt es viele Abers, ich weiß, und die müssen wir in Ruhe besprechen. Okay? Ich lege jetzt auf. Du legst auf und wartest, bis wir dich gleich wieder zurückrufen, ja. Okay, vielen Dank. Alles Gute wünsche ich von Herzen. Ja, danke. Tschüss. Und weiter geht es mit Jörg. Und Jörg ist 25. Hallo Jörg. Hallo. Hallo Jörg. Um was geht's bei dir? Ich leide seit 5 Jahren an Steißbeinfisteln. Ja. Das klingt unangenehm. Steißbeinfisteln. Ja, ich wurde jetzt in den 5 Jahren, also es sind knapp 5 Jahre, 13 Mal daran operiert. Wie groß sind die Fisteln? Ja, also das größte Loch, was die mir geschnitten hatten, da hat meine Faust reingepasst. Jetzt, ich wurde letzte Woche wieder operiert und jetzt passt dann, naja, ein Tennisball kriegt man da locker rein, nicht? Sind die Fisteln, wachsen die nach innen oder wachsen die nach außen? Nee, nach außen ist das. Also das heißt, also wenn man dich nackig hinten am Po sehen würde, dann wachsen da so Geschwulste raus. Nee, das sind ganz kleine, so, also wenn da die Fisteln sind, das ist wie ein Pickel eigentlich. Wie ein Pickel? Ja, wie ein Pickel, ich denke normaler Pickel. Und aber das tut natürlich tierisch weh. Ja. Ja, und dann mussten die mir das immer wieder rausschneiden. Und da muss man so tief und so groß schneiden, dass das wie ein Tennisball so groß ist? Ja, das ist ja je nachdem, wie groß das ist. Das ist dann. Weil das unter der Haut auch sich weiter ausgedehnt hat. Ja, genau. Und das ist dann so ein Eitersack. Ach so. Und dann, ja. Ach so. Ist wie so ein Fuchsbau, da kommen dann so, ist dann so einzelne Kanäle, bildet das dann. Also der Eiter ist dann unterhalb, also im Gewebe drin. Den sieht man nicht im ersten Moment. Ja. Wenn man es aufmacht, natürlich, dann sieht man das. Ja, genau das. Und das wird dann immer tierisch groß ausgeschnitten. Seit 5 Jahren hast du das schon? Seit 5 Jahren und 13 Mal operiert, ja. Das heißt, dein ganzer Po ist voller Narben hinten? Ja, alles, quasi eine große Narbe dann, nicht? Ja. Wie entstehen die denn immer wieder? Und warum? Ja, also weiß ich nicht. Damals haben sie mir gesagt, dass wenn sich zum Beispiel ein Haar von der Pobacke in die andere Pobacke bohrt, dann versucht der Körper, das Haar wieder rauszudrücken und so Haare haben wie so kleine Widerhaken. Mhm. Und das entzündet sich dann und dann bildet sich eben so eine Fistel. Ist das die einzige Erklärung? Ich meine, die Haare kann man ja entfernen. Ja, das ist die einzige Erklärung, die mir gegeben haben, weil mittlerweile ist es bei mir natürlich so, durch die ganzen Operationen, ich habe da keine Haare. Eben, genau. Und trotzdem kommen sie, die Fistel. Ja, und mir kann keiner sagen, woran es liegt. Wann hast du die letzte Operation jetzt hinter dir? Letzte Woche. Ja. Das tut alles noch sehr weh da hinten. Sehr. Das heißt, du kannst auch nicht richtig sitzen? Ich kann nicht sitzen, ich kann nicht liegen, ich kann nicht stehen, ich kann nicht laufen, nix. Mm. Ja. Wie lange dauert das dann, bis sich das dann einigermaßen beruhigt hat? Naja, 1,5 bis 2 Monate schon. 1,5 bis 2 Monate. Ist das nur an der Stelle, wo das Steißbein ist, oder bezieht sich das so über die ganzen Pobacken hinten? Nee, also bei mir ist das jetzt dann in Anführungsstrichen nur am Steißbein, nicht? Mhm. Ich meine, es gibt dann wohl auch welche, die haben das in der Achsel. Ich habe da Glück im Unglück, ne? Oder in der Leiste. Ja. Ja. Du bist ja 25 Jahre alt. Gehen wir davon aus, dass du... Hast du eine Freundin? Ja. Ja. Wie ist das denn da? Ist dir das nicht peinlich und schämst du dich dann nicht ein bisschen? Nee, anfangs war das natürlich ein mulmiges Gefühl, weil ist natürlich blöd, aber mittlerweile, man gewöhnt sich daran, nicht? Mhm. Das ist so, ich kann da ganz... Die unterstützt mich da schon sehr. Ja. Und was machst du beruflich? Ich habe Koch gemacht. Koch, das heißt, du musst viel rumrennen und stehen. Ja, aber ich kann ja seit 5 Jahren nicht mehr arbeiten. Ach so, du kannst deshalb nicht mehr arbeiten? Ja, nicht. So heftig ist diese Erkrankung, dass du deinen Job hast aufgeben müssen? Ja, ich lieg nur im Bett, fast. Seit 5 Jahren? Ja. Wie, du liegst immer im Bett? Auch wenn das wieder abgeheilt ist, liegst du im Bett? Ja, wenn das abgeheilt ist, so, das bei mir ist das so ganz komisch. Das wächst zu und wenn das dann zu ist, dann kriege ich die nächste Fistel. Dann wird das wieder komplett aufgeschnitten. Boah, das ist ja krass. Und so geht das ein, man kann schon sagen, Teufelskreis. Seit 5 Jahren geht das so? Ja. Hast du dich denn mal so im Internet ein bisschen schlau gemacht, ob es andere Betroffene gibt, Selbsthilfegruppen, alternative Heilmethoden oder irgend sowas? Alles versucht. Alles. Ich habe geguckt und ich habe natürlich anfangs gedacht, eine Fistel, wer hat schon eine Fistel? Ich kenne das gar nicht. Ja. Es gibt sehr viele, die das haben, aber... Pass auf, jetzt ist die Sendung vorbei. Ich möchte mal aber hier die Gelegenheit nutzen. Ich sage ja immer bei solchen Gesprächen, und das hat sich oft auch schon als wahr erwiesen, dass wir sehr gewiefte und gut informierte Zuschauer und Zuhörer haben in Sachen Medizin, Alternativmedizin und so weiter. Mhm. Wer hier jetzt eine Idee für den Jörg hat, was man da vielleicht auch außerhalb der üblichen medizinischen Wege, die er ja beschreitet mit ständigen Operationen, was man da tun könnte, bitte mailt uns oder schreibt uns. Wir setzen uns dann mit dem Jörg in Verbindung und würden ihm das weiterreichen. Das wäre super. Das kann ich dir jetzt so ad hoc anbieten hier. Vielleicht kommt dabei ja was rum. Das wäre super. Manchmal hilft ein guter Ratschlag und plötzlich verändert sich die Welt. Ja, vielleicht ist es das ja dann, nicht? Mann, seit 5 Jahren, das tut mir aber leid. Ja, Jörg. Da kann man nichts machen. Ja, Mann, oh Mann. Ich kann es nur akzeptieren. Das nutzt ja nicht. Ja, gut. Also wir haben es gesagt. Wenn irgendwas kommt, ich verspreche dir natürlich, werden wir sofort mit dir Kontakt herstellen. Vielen Dank. Alles Gute, Jörg. Tschüss. Dankeschön, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute und für diese Woche in der Technik heute Nacht. Axel Düllmann, ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag, 1 Uhr. Bis dahin, tschüss.